WDR 5. Neugier genügt. Viel ist halt Menschenkenntnis auch. Ne? Vertraut man den Menschen? Geht man instinktiv irgendwo mit, wenn einer sagt, hier springen hinten aufs Motorrad drauf, ich zeig dir jetzt die Wasserfälle. Wir fahren jetzt hier tief in den Dschungel rein. Es ist eine Illusion, wenn etwas so stark ist wie ein Instinkt, dass du es einfach verdrängen kannst oder wegmachen kannst oder ausschalten und dann machst du einfach so weiter. Nee, nee, nee. Das, was nicht sein darf, nimmt sich immer den Raum. Es funktioniert als Universalbegriff für genau das. Für das Nicht-Rationale, für das aus dem Menschen herauskommende, ohne dass es reflektiert wurde, und dafür, dass es handlungsleitend ist. Instinkt leitet ja mein Tun, ohne dass ich was dazu tue. Scheinbar. Mit dem kleinen Wörtchen scheinbar drückt der Psychologe Bernd Heinermann das ganze Dilemma aus, das hinter dem Begriff Instinkt steckt. Das Wort Instinkt ist in der Alltagssprache längst zum Universalbegriff für verblüffende Verhaltensweisen und unerklärliche Entscheidungen geworden. Meist ist vom sicheren Instinkt die Rede, von dem man sich leiten lässt, auf den man sich verlassen kann. Wenn jemand den richtigen Riecher oder ein sicheres Händchen hat, heißt es, derjenige tut instinktiv genau das Richtige. Gemeint ist meist das untrügliche Gefühl, etwas wie ferngesteuert zu tun, ohne groß darüber nachzudenken. Instinktiv eben. So wird der Begriff Instinkt heute gebraucht, sich von seinem Gefühl leiten lassen, auf sein Gefühl trauen. Was in komplexen Führungssituationen manchmal wichtig und manchmal ausgesprochen gefährlich ist. Ein wunderbares Wort, um etwas zu beschreiben, was ich im Moment nicht genau verstehe, was aber offensichtlich da ist und irgendwie aus Menschen rauskommt, sagt Bernd Heinermann. Für ihn als Psychologen ist der Begriff Instinkt allerdings völlig antiquiert und überholt. Im Gegensatz zur Umgangssprache wird er in der Wissenschaft kaum noch verwendet. Anstatt angeborene Instinkte gibt es sowas wie Erfahrungswissen, das sich in uns wie ein Sediment ablagert. Und das dann zur Basis einer gar nicht immer bewussten Entscheidungskompetenz wird. Ja, das leitet uns, ohne dass uns klar ist, ich greife auf Erfahrung zurück. So, das ist dann unbewusst, ist aber nicht irgendwas Instinkthaftes, sondern eigentlich das Zurückgreifen auf vorhandene Erfahrungen. Thomas Raubach hat einen wohlwollenden Blick, trägt einen gepflegten Bart und eine ausgeblichene Baseballkappe. Der 34 Jahre alte IT-Projektmanager aus Leichlingen bei Düsseldorf liebt ferne Länder. Zuletzt reiste er 2,5 Jahre durch die Welt. Mal alleine, mal mit Freunden. Wo er wohnte, entschied der Weltenbummler eher instinktiv. Bei Menschen, die er zufällig kennengelernt hatte. In kleinen Hotels oder er buchte Übernachtungen im Internet. Sein untrüglicher Instinkt ist für ihn auf solchen Reisen überlebenswichtig. Man hat eine Abneigung dazu, eine unbeschreibliche. Das ist einfach nicht der richtige Schlafplatz. Ich lasse die Finger davon, sagt mein Instinkt. Man spricht die Sprache nicht, man hört nicht, was die Leute sagen, man kann nichts lesen im Endeffekt. Man verständigt sich halt mit Englisch, soweit es geht, mit Händen und Füßen natürlich. Und daraus bildet man sich dann ein Urteil und Instinkt oder Intuition spielt dann auch nochmal eine ausschlaggebende Rolle bei Entscheidungen. Wo gehe ich jetzt essen? In welchem Restaurant? Bei wem setze ich mich ins Taxi? Dem inneren Gespür vertrauen und gefühlsmäßige Entscheidungen treffen, für die es keine offensichtliche Erklärung gibt. Dem sogenannten Instinkt trauen, selbst wenn es richtig Geld kostet, das ist mutig. Am 14. März 2011, dem Tag der Nuklearkatastrophe von Fukushima, hatte Thomas Raubach 2 lange im Voraus gebuchte Flugtickets vom australischen Perth über Tokio nach Bangkok. Am Flughafen erfuhr er zunächst nur, dass es irgendwo in Japan ein Reaktorunglück gegeben hatte. Ohne dass er bis heute genau begründen kann, wieso, trat er den Tokio-Flug nicht an, sondern buchte einen neuen Flug nach Indonesien. Ja, wie meldet sich der Instinkt an der Stelle? Ja, der sagt halt dann, ja, nee, das ist jetzt gerade mir ungeheuer oder so, ja. Das ist ein Gefühl, Respekt, Angst, Erfahrung. Diese Sachen alle zusammen, das geht ganz schnell, ja klar. Diese gefühlsmäßige Entscheidung in Perth kostete Thomas Raubach $400. Ein Verlust, der ihn nie gereut hat. Was er damals nicht wusste, Die Nachbeben von Fukushima waren bis in das 200 Kilometer entfernte Tokio noch zu spüren. Manchmal ist das Bauchgefühl, wie Raubach seinen Instinkt liebevoll nennt, sogar lebensrettend. Gemeinsam mit einem Bekannten hatte der reiselustige Rheinländer mittags eines der Armenviertel von Rio de Janeiro besucht, eine Favela. Wohl wissend, dass sie zu den gefährlichsten Wohngegenden der Welt gehört. Er kam dann um die Ecke mit Sonnenbrille und weißen hochgezogenen Socken und sagte halt, hier fotografieren kostet hier deine Kamera. Instinktiv habe ich halt einfach nur gesagt, ja, auf Spanisch halt, ja, hallo, danke, amigo. So getan, als ob ich nichts spreche und nichts verstehen kann. Und er hat dann auch sein Handy rausgeholt und ist uns hinterher. Also man hat ja schon Respekt in der Situation, ja. Angst vielleicht. In dem Moment geht Nachdenken ja innerhalb von Millisekunden ab. Man trifft einfach eine Entscheidung. Also ich muss hier weg. Ja. Also ich muss hier aus dieser Situation sofort weg. Bernd Heinermann aus Rösrath hat etwas Ähnliches in den Favelas erlebt, obwohl er das gefährliche Viertel extra mit einem einheimischen Führer besucht hat. Trotzdem hat für den Therapeuten das spontane Verhalten in solchen unbekannten Situationen nichts mit einem angeborenen Instinkt zu tun. Im Gegenteil. Der 63 Jahre alte Therapeut spricht lieber ganz sachlich von Motiven und Antrieben, die dem sogenannten instinktiven Verhalten zugrunde liegen. Worauf verlässt sich der Mensch da? Er sagt auf seinen Instinkt. Und ich würde sagen, er verlässt sich auf zwei Dinge. Einmal auf etwas, was auch für Arterhaltung extrem wichtig ist, auf seine gesunde Angst. Bravo, tun oft zu wenig Menschen. Und zweitens, ich habe etwas wahrgenommen, was bei mir alle Warnlampen hat angehen lassen. Offenbar ist das Wort Instinkt oder instinktiv sehr praktisch, um verschiedene unscharfe Tatbestände zu beschreiben. Thomas Raubach ist auf seinen vielen Reisen nie ausgeraubt worden. Möglicherweise ein Resultat der langjährigen Reiseerfahrung und seiner spürbar positiven Lebenseinstellung. Vor allem die instinktiv getroffenen Entscheidungen öffneten ihm viele Türen. Als ihm eine Frau, die er nur 2 Stunden kannte, von der Kaffeefarm einer Freundin im peruanischen Dschungel vorschwärmte, wusste er sofort, da will ich hin. Er blieb 4 Monate auf der Farm und war so begeistert, dass er inzwischen in Laichlingen selbst Kaffeebohnen professionell röstet. An seinem 32. Geburtstag erzählte ihm in Bolivien eine alte Frau von einzigartigen Wasserfällen. 40 Kilometer von Santa Cruz de la Sierra entfernt, die angeblich kaum jemand kennen würde. Gemeinsam mit Freunden entschloss er sich, den Ort zu suchen. Da gibt es auch noch nicht mal einen Weg hin. Wir müssen aber hier oben über den Wasserfall klettern. Und das sah halt schon nicht so ganz einfach aus. Und ich habe aber gesagt, okay, das möchte ich gerne sehen. Und wurde am Ende belohnt. Mehrere Pools, glasklares Wasser mitten im Dschungel. Man konnte von überall ins Wasser springen. Mit Höhle hinterm Wasserfall, genau wie man sich das vorstellt. Und das war natürlich dann instinktiv die richtige Entscheidung, da mitzugehen. Instinkt kannten die Menschen schon im Mittelalter. Damals wurde er als göttliche Gabe betrachtet, deren genaue Analyse dem menschlichen Geist versagt blieb. Heutzutage ist fälschlicherweise von allen möglichen Instinkten die Rede. Vom Mutterinstinkt, vom Jagdinstinkt, vom Killerinstinkt, vom politischen Instinkt, vom Urinstinkt. Helmut Kohl nannten die Medien den Instinktkanzler. Und der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter wird für seinen Machtinstinkt bewundert und gefürchtet. Instinkt ist eine Art Tausendsassa-Wort geworden, das in der Politik, im Sport, im Privatleben oder in Krimis Einzug gehalten hat und für alles Mögliche herhalten muss. Ein Paradebeispiel für eine völlig unsinnige Wortkombination im Sport ist der berühmte Torinstinkt oder der Killerinstinkt. Das ist einfach jemand, der in der Lage ist, im richtigen Moment am richtigen Ort im Strafraum zu sein. Ja. Aber das ist nichts Instinktives, sondern das hat ganz, ganz viel mit Erfahrung zu tun und mit einer unglaublichen Fähigkeit, Situationen sehr schnell zu erfassen und unbewusst zu antizipieren. Eigentlich ist das Lebenserfahrung. Die können auch nachts wecken, die würden an die richtige Stelle im Strafraum laufen. Die zierliche Jazzsängerin Nadja Fischer hat ansteckende gute Laune und ist scheinbar immer in Bewegung. Die 50 Jahre alte Künstlerin liebt Musik. In ihrer spartanisch eingerichteten Wohnung in Bergisch Gladbach komponiert sie am Keyboard eigene Songs, leitet außerdem drei Chöre und arbeitet gelegentlich als Musikdozentin an der Uni Dresden. Die gebürtige Kölnerin bezeichnet viele Entscheidungen in ihrem Leben als sehr instinktiv und führt das auf ihre Kindheit in Persien zurück. Aufgewachsen ist Nadja Ollich, wie sie früher hieß, im Iran. Ende der 60er Jahre, als der Schah von Persien noch an der Macht war. Sie war 5 Jahre, als ihr Vater als Musiklehrer in den Auslandsschuldienst nach Teheran ging. Ich bin in einem Sprachraum aufgewachsen, dessen Sprache ich gar nicht verstanden habe. Ich hatte eine persische Kinderfrau und ich konnte die nicht verstehen. Nur über den Klang von den Worten habe ich geortet. Das ist ja auch eine sehr instinktive Kommunikation. Ich war als Kind in Afghanistan an den Buddha-Statuen, direkt einen Monat, nachdem der König da gestürzt wurde. Also immerhin Situationen, wo sehr viel Vorsicht auch geboten war. Ich glaube, dass mein Instinkt da doch sehr geschult worden ist. I don't know, how can I, how should I go on? 1975 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Nadja Fischer studierte Jazzgesang an der Kölner Musikhochschule, arbeitete als Background-Sängerin und gehörte mit zu den Gründern der legendären Party-Coverband Soul Cats. Als sie kurz vor dem Examen schwanger wurde, spürte die damals 29 Jahre alte Musikerin instinktiv, wie sie es nennt, ein Kind und das zeitintensive Rock- und Popgeschäft lassen sich auf Dauer nicht vereinbaren. Sie zog sich von der Rockbühne zurück. Ich hatte Angst, das Kind zu bekommen. Ich habe geheult in den ersten 3 Monaten, weil ich doch gar nicht kochen kann und fühlte mich überfordert, überhaupt ich gar nicht. Dann war es aber tatsächlich so, dass ich wider Erwarten doch sehr dieses Klischee vom Mutterinstinkt hatte. Ich wusste sehr genau, was zu tun ist, wie ich das Wesen berühren muss, wie ich den auf den Arm nehme. Also wird wirklich was aktiv, was sich selber steuert. Und wenn du dem dann folgst, dann funktioniert das auch. Wie die sich die Brust, also wie die anfangen zu trinken, das ist ein Instinkt. Experten sind sich einig, dass Babys lediglich Reflexe haben. Und dass es den angeborenen Mutterinstinkt nur bei Tieren gibt. Eine der führenden Instinktautoritäten ist lange der Verhaltensforscher Konrad Lorenz gewesen, der im 19. Jahrhundert das Verhalten von Graugänsen beobachtet hat. Der Gänsevater, wie er genannt wurde, beschrieb erstmals das Kindchenschema. Auf Schlüsselreize, wie das typische Babygesicht mit Pausbacken und großen Knopfaugen, reagieren erwachsene Menschen mit einem Beschützer- und Fürsorgeinstinkt. Diese Schlüsselreize, gemeint sind Verschaltungen der Nervenzellen im Gehirn, schütten bei Menschen Pheromone aus, die als Botenstoffe der Liebe gelten. Das hat aber, entgegen früherer Forschungsergebnisse, überhaupt nichts mit einem Mutterinstinkt zu tun. Bernd Heinemann weiß, Instinkte sind weder tief verwurzelte Gefühle noch etwas biologisch Gegebenes. Zu hören, was jetzt dieses Quengeln bedeutet, ist das Auerbauch oder ist das Hunger? Und diese Fähigkeit, sich einzuschwingen, sich empathisch einzustellen, da sagt man gerne Mutterinstinkt dazu. Je häufiger ich solche Erfahrungen mache, umso größer wird der innere Erfahrungsschatz, die innere Empirie, die mir dann ermöglicht, in allen folgenden Situationen ohne großes Nachdenken, das ist nämlich das Entscheidende, in Anführungszeichen richtig zu handeln. Und von außen betrachtet sieht das dann völlig verblüffend aus wie eine besondere Begabung oder eben wie ein angeborener Instinkt. Do you like good music? Unvergesslich ist für Nadja Fischer ein Auftritt mit den Soul Cats, die sie 1992 verlassen hat. Die Kölner Kultband war vor über 20 Jahren der Höhepunkt beim Rheinkulturfestival und spielte zum ersten Mal vor mehr als 30.000 Menschen. Da habe ich mir vor Angst fast in die Hosen gemacht, aber wörtlich. Also jedes Tier würde wegrennen. Zwangsläufig, also du hast die Möglichkeit wegzurennen, du hast die Möglichkeit zu erstarren. Das ist auch ein Instinkt, die Schockstarre. Kein Mensch offenbart freiwillig sein Innerstes vor Tausenden von Leuten. Und es war aber eine für mich der beeindruckendsten Erfahrungen, weil als ich mich entschieden hatte, dahin zu gehen, war es so leicht. Ich sehe das noch vor mir, ich spüre das noch. Ich war größer, also ich hatte eine riesen Ausdehnung. Ich als Person, ich bin über die Bühne gerannt, was ich niemals sonst gemacht hätte. Ich glaube, das war eben dieser Urinstinkt, den wir haben, wenn wir in einer Art Bedrohung reagieren müssen. Ich habe in einer bedrohlichen Situation, dass ich reagieren muss, habe ich angegriffen, wenn man so will. Also es ist wie eine Transformation dieses ganz archaischen Kampfes ums Überleben. Ja, das ist fein. Der Hunger ist kein Instinkt, das ist einfach nur, Hunger ist Hunger. Komm her. 15 Wildsauen und eine Handvoll Frischlinge dösen in der Mittagssonne im warmen Sand. Die gut genährten Tiere lassen sich nur widerwillig von Udo Kunze stören. Bis vor 10 Jahren war der pensionierte Forstamtsrat mit den weißen Haaren und dem klaren Blick für Wald und Flur für die städtischen Wälder in Köln verantwortlich. Der 75 Jahre alte Förster hat das Wildgehege Kölnbrücke Hart mitgegründet und wird von den Spaziergängern in den Pinienwäldern heute noch darauf angesprochen. Für den begeisterten Jäger steht fest, nur Wildtiere haben angeborene Instinkte. Er zeigt auf eine stattliche Wildsau mit ihren Ferkeln. Eine Bache, die Mutter also praktisch, die macht einen sogenannten Kessel. Ähnlich wie ein Vogel, ein Nest für die Frischlinge. Das heißt, an einem Ort, der auch geschützt ist, da werden dann die Frischlinge gesetzt. Auch die gehen zunächst nicht aus dem Kessel raus. Das ist also so. Der Instinkt ist einfach drin. Und das ist also das Schönste, dieser Instinkt der Jungtiere, die im Grunde genommen gar noch nichts gelernt haben, sondern die aus Instinkt da wieder hingehen, wo sie sicher sind. Instinkt heißt wörtlich übersetzt Naturtrieb. Nur bei Tieren ist dieser Antrieb von Anfang an auf einer Art inneren Festplatte. Sie wissen unerklärlicherweise schon bei der Geburt, wie sie sich verhalten sollen. Nach ein paar Jahren im Gehege haben die Kölner Wildschweine gelernt, dass ihnen im Gehege zwar keine Gefahr droht, aber Machtkämpfe gibt es trotzdem. Ein gewisser Instinkt ist da immer bei. Instinktiv ist es so, dass eben der Führende, der Stärkere das Sagen hat. Und das wissen die anderen instinktiv, dass das gefährlich ist, die anzugreifen oder irgendwen was wegfressen. Denn erst kommt die starke Bache, die instinktiv ihre Jungen, ihre Frischlinge beschützt. Ja, das heißt also, die alte Bache hat die Überläufer, das sind also die Halbwüchsigen, zur Ordnung gewiesen. Als aktiver Förster hatte Udo Kunze immer einen seiner ausgebildeten Jagdhunde dabei, wenn er auf die Pirsch ging. In den Kölner Wäldern gibt es noch jede Menge freilebende Wildschweine, die sich am liebsten in den dichten Brombeerhecken aufhalten, weil sie sich da geschützt fühlen. Der Hund hat Instinkt, auch die Sau hat Instinkt. Aber wenn sie konfrontiert werden, dann geht es eben darum, wer ist der Stärkere, ist ganz klar. Nicht? Und die Wildschweine kommen dann mit unheimlicher Geschwindigkeit auf den Hund zu. Und da die Brombeeren überall sind, kann der Hund so schnell nicht entweichen. Und dadurch werden die Hunde dann geschlagen. Das heißt also, mit den sogenannten Zähnen, das heißt mit den Haderen und den Gewehren der Schweine, wird denen praktisch der Rücken aufgeschlitzt oder so etwas. Das ist also alles meinem Hund schon passiert. Das heißt also, das ist eben angeboren. Man muss vorsichtig sein. Das ist der sogenannte Instinkt für mich. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.